Luschin lächelte höhnisch und hochmütig. »Sie sehen nun selbst, Avdotja Romanowna, dass hier keine Verständigung möglich ist. Ich hoffe, dass diese Sache jetzt abgetan und aufgeklärt ist. Nun werde ich mich jedoch entfernen, um das weitere, angenehme Zusammensein der Verwandten und den Austausch von Geheimnissen nicht zu stören.« Er erhob sich vom Stuhl und nahm seinen Hut. »Bevor ich gehe, erlauben Sie mir nur noch zu bemerken, dass ich hoffe, künftig von ähnlichen Begegnungen und sozusagen Kompromissen verschont zu bleiben. Sie, verehrte Pulcheria Alexandrowna, möchte ich noch besonders darum gebeten haben, zumal mein Brief an Sie und nicht an andere adressiert war.« Pulcheria Alexandrowna fühlte sich einigermaßen gekränkt. »Sie scheinen uns ja bereits als vollkommen in Ihrer Macht stehen zu betrachten, Pjotr Petrowitsch. Dunja hat uns den Grund gesagt, warum ihr Wunsch nicht erfüllt worden ist. Sie hat die besten Absichten damit verfolgt. Und Sie schreiben ja auch so, als ob Sie mir zu befehlen hätten. Sollen wir denn jeden Ihrer Wünsche als Befehl ansehen? Ich will Ihnen dagegen sagen, dass Sie uns gegenüber jetzt erst recht nachgiebig und taktvoll sein müssten. Und da wir doch alles im Stich gelassen haben und im Vertrauen zu Ihnen hierher gereist sind, uns also sowieso fast ganz in Ihrer Hand befinden.« »Das ist nicht ganz richtig, Pulcheria Alexandrowna. Und besonders nicht im gegenwärtigen Augenblick, wo Ihnen über die von Marfa Petrowna vermachten 3000 Rubel Mitteilung zugekommen ist. Das scheint Ihnen sehr willkommen zu sein, wie man nach dem neuen Ton, in dem Sie mit mir sprechen, annehmen kann«, fügte er höhnisch hinzu. »Nach dieser Bemerkung zu urteilen, haben Sie tatsächlich mit unserer Hilflosigkeit gerechnet«, sagte Dunja gereizt. »Jetzt wenigstens kann ich nicht mehr darauf rechnen. Und ich möchte besonders nicht die Mitteilung der geheimnisvollen Angebote von Arkadi Iwanowitsch Svidrigailow stören, mit denen er ihr Brüderlein betraut hat und die für sie, wie ich sehe, von wertvoller und vielleicht auch sehr angenehmer Bedeutung sind.« »Ach, mein Gott!« stieß Pulcheria Alexandrowna hervor. Rasumichin konnte kaum noch auf dem Stuhl sitzen bleiben. »Und du schämst dich jetzt nicht, Schwester?« fragte Raskolnikow. »Ich schäme mich, Rodja«, sagte Dunja. »Pjotr Petrowitsch, verlassen Sie uns«, wandte sie sich zu ihm, bleich vor Zorn. Mit einem solchen Ende hatte Pjotr Petrowitsch anscheinend überhaupt nicht gerechnet. Er hatte viel zu sehr auf sich selbst, auf seine Macht und auf die Hilflosigkeit seiner Opfer gebaut. Er traute seinen Ohren nicht. Er erbleichte und seine Lippen bebten. »Avdotja Romanowna, wenn ich jetzt zu dieser Tür hinausgehe, mit einem solchen Abschied, so, bedenken Sie das, werde ich nie mehr zurückkehren. Überlegen Sie es sich gut. Mein Wort ist unwiderruflich.« »Welch eine Frechheit«, rief Dunja und erhob sich schnell von ihrem Platz. »Ich will ja gar nicht, dass Sie zurückkehren.« »Was? Ach so, also so steht es«, rief Luschin aus, der bis zum letzten Augenblick an einen solchen Ausgang nicht geglaubt hatte und nun vollkommen den Faden verlor. »Also so ist es gemeint.